Matheprobleme. In Wirklichkeit war es sogar noch komplizierter. Denn wenn du Steuern eintreiben willst, wäre es nicht fair, wenn alle das Gleiche zahlen müssten. Warum sollte jemand, der arm ist und nur ein Weizenfeld besitzt, ebenso viel zahlen wie ein reicher Besitzer von 10 Feldern? Heutzutage ist die Meinung verbreitet, und sie war es auch früher schon, dass Reiche mehr Steuern zahlen sollten als Arme. Aber wie viel mehr? Und woher soll man wissen, wer reich ist? In einem kleinen Dorf kennt natürlich jeder die Reichen und die Armen. Aber in einem großen Königreich ist das nicht so einfach. Stell dir 2 Leute vor, die in einem entlegenen Dorf wohnen. Nennen wir sie Abu und Gida. Der König hat weder den einen noch die andere je zu Gesicht bekommen. Er war nie auch nur in der Nähe ihres Dorfes. Wie soll er entscheiden, wie viel Steuern Abu und Gida zahlen sollen? Vielleicht hat der König gesagt, Abu hat nur 1 Weizenfeld, er ist arm und soll nur 10 Säcke Korn zahlen. Gida besitzt 10 Felder, sie ist reich und soll 100 Säcke zahlen. Sofort beschwert sich Gida, stimmt schon, ich habe 10 Felder, aber die sind winzig. Abus Feld dagegen ist riesig, größer als meine 10 Felder zusammen. Es ist nicht fair, dass ich mehr Steuern zahlen soll als er. Das sieht der König ein. Okay, einfach nur die Felder zu zählen ist eine schlechte Idee. Wir müssen ihre Größe berücksichtigen. Abus Feld ist 10 Morgen groß, während Gidas 10 Felder zusammen nur halb so groß sind, nämlich 5 Morgen. Deshalb soll Abu 100 Säcke Korn abgeben und Gida 50. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Mir schwirrt schon der Kopf vor lauter Zahlen. Jetzt regt sich Abu auf. Das ist ungerecht, ruft er. Die Größe des Feldes spielt überhaupt keine Rolle. Es kommt auf die Bodenqualität an. Meine 10 Morgen befinden sich in einer sandigen Wüstengegend. Total schlecht für Weizen. Gidas 5 Morgen dagegen liegen direkt am Flussufer. Der Boden dort ist extrem fruchtbar. Das reinste Paradies. Der König, dem bereits der Schädel brummt, sagt, Okay, ich hab's kapiert. Am besten wird wohl sein, wenn wir zählen, wie viel Weizen ihr am Ende erntet. Die Hälfte davon gebt ihr dann an Steuern ab. Wenn Abu zur Erntezeit 100 Säcke füllt, muss er 50 Säcke zahlen. Wenn Gida 200 Säcke rausbekommt, gibt sie 100 ab. So, und jetzt will ich kein Wort mehr hören, sonst verfüttere ich euch an die Krokodile. Diese Lösung klang schon viel vernünftiger. Allerdings brauchte man jetzt Leute, die zählten, wie viele Säcke Korn jeder Bauer produzierte. Und diese Zählung musste Jahr für Jahr wiederholt werden. Denn es konnte ja sein, dass Abu in einem guten Jahr 100 Säcke Weizen erntete und 50 Säcke an Steuern zahlte. Wenn im nächsten Jahr aber Dürre herrschte und er nur 40 Säcke produzierte, hätte er niemals 50 Säcke abgeben können. Wovon? Seine Familie wäre verhungert oder hätte in die Sklaverei verkauft werden müssen. Jahr für Jahr musste also jemand bei allen Bauern des Reiches vorbeikommen und fragen, wie viele Säcke Weizen sie geerntet hatten und wie viele Kälber geboren und wie viele Fische in die Netze gegangen waren. Stell dir diese Zahlenmengen vor. Und das war nur die eine Hälfte des Problems. Denn der König musste nicht nur wissen, wie viele Steuern er verlangen konnte, er musste auch wissen, wie viel Getreide er den Arbeitern gegeben hatte, die für ihn Bewässerungskanäle gruben. Und den Soldaten, die sein Reich gegen Feinde verteidigten. Stell dir einen Soldaten vor, der sich beim König beschwert. »Hey, König, ich habe meinen Kornsack diesen Monat nicht erhalten. Wie soll ich mit leerem Magen kämpfen?« Der König musste wissen, ob der Soldat nur versuchte, eine Extraration herauszuschlagen oder ob er die Wahrheit sagte und schnell einen Sack geliefert bekommen sollte. Deshalb brauchte der König obendrein jemanden, der alle Säcke zählte, die seine großen Kornspeicher verließen. Also noch mehr Zahlen. Wer konnte sich die alle merken? Der König selbst jedenfalls nicht. Und auch der Oberpriester kam schnell durcheinander. Aber das Königreich konnte nur funktionieren, wenn irgendjemand diesen Zahlenwust durchschaute.